Am 8. Juni veröffentlichte das nigerianische nationale Kim-Jong-Ismus-Studienkomitee eine Erklärung und die beninische Freundschaftsgesellschaft des Lebeherrführer Kim Jong-il und das beninische nationale Zuzi-Ideologie-Studienkomitee eine gemeinsame Erklärung. Sie verurteilten darin die südkoreanische Regierung, die die TVRK-Bürgerinnen entführt hatte und allerlei gemeine Taten wie Beschwichtigung, Betrügerei, Drohung und Erpressung begeht.